kann abgasieren, kommt mir so vor, dass man schnell sage ich dir, weg mit dem Wunsch, die wollen hier arbeiten, sie wollen hier wohnen, doch sie haben hier nichts zu suchen, denn sie sind hier nicht geboren. Was, was kann da raus, was, was, aus dem Deutschen aus? Vernichten, wir werden sie zerstückeln und wir werden sie hinrichten. Schlachten wir die Schweine ab, nehmen wir die Klagen, zack und zing, zack und zing, zack, ab geht's ab. Raus, raus, Kanaka, raus, raus, raus, aus dem Deutschen raus. Und jetzt für alle!